Groß und wunderbar, Herr, sind deine Werke. Du bist Gott, der Allmächtige. Lauter Wahrheit und Gerechtigkeit sind deine Wege, o Herr. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen preisen? Du allein, Herr, bist heilig, du nur allein. Alle Völker werden kommen und anbeten dich, den König der Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja.